Deutschlandfunk. Hintergrund. Schwarz-Gelb, das ist Baden-Württemberg, das sind die Farben von Landesflagge und Landeswappen. Passend dazu hat die CDU 58 Jahre lang das Ländle regiert, zuletzt gemeinsam mit den Liberalen. Gestern haben die Wähler entschieden, auch wenn vor dem Landtag schwarz-gelbe Fahnen wehen, drinnen regiert demnächst Grün-Rot. Deutschland nach den Landtagswahlen. Dazu heute unser Hintergrund. Am Mikrofon Christiane Wirz. Es gibt ja nichts drum herum zu reden. Wir haben so ziemlich das bitterste Ergebnis, das wir bekommen konnten. Das ist für die CDU Baden-Württemberg ein bitterer Tag. Das ist für mich ganz persönlich ein sehr bitterer Tag. Nach meiner Überzeugung ist es auch für Baden-Württemberg selbst kein guter Tag. Kein guter Tag gestern, heute der Tag der Konsequenzen. Vor einer guten halben Stunde hat Stefan Mappus angekündigt, den Parteivorsitz niederzulegen. Und das soll im Mai auf einem vorgezogenen Landesparteitag geschehen. Anders als für die CDU war für die Grünen gestern ein guter Tag. Denn das erste Mal in ihrer Geschichte kann die Partei jetzt Regierungsverantwortung auf Landesebene übernehmen. Und zwar als Seniorpartner, als grüner Koch mit einem roten Kellner. Eine Rollenverteilung, die der Bundes-SPD noch im vergangenen Jahr gar nicht schmecken wollte. Doch wie das so ist, nach der Wahl wird vieles nicht mehr so heiß gegessen, wie es vor der Wahl gekocht wurde. Die Grünen jedenfalls feiern. Und meine Kollegin Barbara Roth hat sie dabei beobachtet. Mappus-Weckrufe auf der Wahlparty der Grünen. Die Euphorie ist groß, das Bio-Bier fließt in Strömen. In Baden-Württemberg zogen die Grünen vor 3 Jahrzehnten erstmals in ein deutsches Parlament ein. Heute feiern die Jungen ungehemmt. Einige Grüne der ersten Stunde liegen sich weinend in den Armen. Endlich! Super Ergebnis und höchste Zeit gewesen. Ein Politikwechsel. Hurra! Weil nämlich der Wähler, auch wenn er lange gewartet hat, aber irgendwann mal eine gute Arbeit bei den Grünen belohnt hat. Berührend, nach über 30 Jahren kämpfen, was zu ändern. Naja, wenn ich mir an so einem Abend nicht freuen könnte, dann wäre ich tot. Jubel drinnen, Freude draußen. Bürger, Stuttgart 21 Gegner, ältere wie junge Leute versammeln sich vor der Partykneipe. Sektkorken knallen, eine Band sorgt für gute Stimmung. Als Spitzenkandidat Winfried Kretschmann eintrifft, Hurra-Rufe und Applaus. Wir werden in diesem Land einen Politikwechsel einleiten. Eine Partei wird dann abgewählt, wenn die Leute sie und ihr Führungspersonal satt haben. Das hat einst der langjährige CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel über das Ende der Ära Kohl gesagt. Er und vor ihm Lothar Späth und Hans Filbinger haben Baden-Württemberg zu einer konservativen Hochburg geformt. Von der Villa Reitzenstein hoch über Stuttgart aus haben die Christdemokraten das Land 58 Jahre ohne Unterbrechung regiert. Die Mehrheit der Schwaben und Badener hat die CDU-Dominanz nun satt. Absolutismus ist abgeschafft jetzt erstmal. Die Leute sind aufgewacht. Der Bürger hat dafür gekämpft, dass er ernst genommen wird. Ich bin überwältigt, aber das ist die Quittung für Federless-Wirtschaft. Und wenn man meint, man kann gegen die Bürger mit Schlagstockpolitik vorgehen. Und das hat die CDU-Landesregierung nicht kapiert. Jetzt haben sie ihre Rechnung bekommen. Bittere Niederlage, Konsequenz. Im Landtag auf der Wahlparty der CDU eine gespenstige Stille. Nur der Fernsehton ist zu hören. Betretene Gesichter, als die Niederlage mit Zahlen belegt wird. Fukushima hat uns den Todesstoß gegeben, wird an den Biertischen geflüstert. Schockstarre, das ist klar. Wäre die Katastrophe in Japan nicht passiert, wäre es möglicherweise anders gelaufen. Ja? Wir werden die Rolle annehmen, die man uns zuteilt. Eine 70 im Moment. Jetzt holen wir es noch raus. Im Moment hätten wir 60 gewonnen. Das heißt, 10 sind noch spannend. Gegen 19 Uhr keimt nochmals Hoffnung auf. Grün-Rot hat nur einen Landtagssitz Vorsprung. Das holen wir auf, machen sich ein paar CDU-Parlamentarier noch immer Mut. Es ist enger, als vorhin zu Beginn die Prognosen uns aufgezeigt haben. Einige sprechen bereits von Gesprächen mit der SPD zur Bildung einer großen Koalition. Hauptsache, sagen sie, die CDU stellt wieder den Ministerpräsidenten. Von Stefan Mappus war zu diesem Zeitpunkt längst keine Rede mehr. Manche waren natürlich nicht so überzeugt vom Herrn Mappus, muss man ehrlicherweise sagen. Ich sehe einen Grund damit, dass auch unsere Stammwählerklientel nicht zur Wahl gegangen ist. Weil er strahlt nicht das aus, was man von einem Landesvater erwartet. Wer die Schultern der Wahlniederlage trägt, ist bei der CDU gestern Abend schnell klar. Zu 50%, die Katastrophe in Japan, zu 50% auch wegen Stuttgart 21 Stefan Mappus. In ihm, den politischen Ziehsohn von Erwin Teufel, hatte die konservative CDU so große Hoffnungen gesetzt. Auch die Bundesvorsitzende Angela Merkel, die seinen Vorgänger Günther Oettinger als EU-Kommissar nach Brüssel weggelobt hat. Der Grund, Oettinger kümmerte sich zu sehr um das städtische Publikum, flirtete mit den Grünen und vernachlässigte in den Augen vieler die konservativen Wähler auf dem Land. Ja, Günther Oettinger hat aber zumindest ein Ergebnis gemacht, wo er kurz vor der absoluten Mehrheit stand, weil dann kann man immer sagen, wir haben 60% Ergebnisse im ländlichen Raum. Die 60% Ergebnisse sind aber im Zweifel schlechter als ein 35% Ergebnis in der Stadt. Sagt das Präsidiumsmitglied Andreas Renner. Das Wahlergebnis gibt ihm recht. 3 von 4 Wahlkreisen in Stuttgart gingen an die Grünen. Die CDU verlor ferner die Direktmandate in Mannheim 2, Heidelberg, Freiburg und Tübingen an die Grünen. Der frühere Sozialminister Renner, der wegen einer Rede auf dem Christopher Street Day mit den Konservativen in der Landes-CDU Ärger bekam und zurücktreten musste, hat für die Seinen nur noch Kopfschütteln übrig. Die CDU muss gucken, dass sie keine innere Erosion hat, dass sozusagen uns die gesamte Basis wegbröckelt. Und die wird uns dann wegbröckeln, wenn wir oben jetzt eine unangenehme Schlacht machen, um Ämter und noch zu verteilende wenige Posten. Bei den Wahlverlierern hat die Suche nach den Leuten bereits begonnen, die die Partei in der Opposition neu aufstellen sollen. Zunächst geht es um den neuen Fraktionschef im Landtag. Amtsinhaber Peter Haug will es bleiben, aber schon gestern Abend deutete sich an, dass die bisherige Umweltministerin Tanja Gönner ihn ablösen wird. Über kurz oder lang wird der Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Übernahme des Parteivorsitzes in Baden-Württemberg zugetraut. Ich glaube immer, dass wir klarere Kante bekennen müssen. Für mich sind nicht demoskopische Umfragen entscheidend, sondern ein klarer Kurs über Jahrzehnte. Jeder muss wissen, wofür die Marke CDU steht. Ein Beitrag meiner Kollegin Barbara Roth war das. Für Angela Merkel steht Fukushima für eine Katastrophe von, Zitat, geradezu apokalyptischem Ausmaß. Dort hat sich gezeigt, dass ein Restrisiko immer noch ein ziemlich großes Risiko ist. Die Ereignisse in Japan mögen die Physikerin Angela Merkel überrascht, auch geschockt haben. Politisch angeschlagen ist die Kanzlerin Angela Merkel in jedem Fall. Und das nicht erst seit Fukushima, wie unsere Korrespondentin Sabine Adler analysiert. Die Atomkatastrophe von Japan hat die Christdemokraten erschüttert. In der gesamten CDU, nicht nur in Baden-Württemberg. Die Unionsvorsitzende kann sich dennoch glücklich schätzen. Dass es jetzt nach der Niederlage in Stuttgart nicht zu einer Führungsdebatte kommt, verdankt Angela Merkel Deutschlands monatelang beliebtestem Politiker, Karl Theodor zu Guttenberg. Ohne Plagiatsaffäre würde sich jetzt vieles um ihn drehen, obwohl zu Guttenberg durchaus Anteil hat an den zahlreichen Kehrtwenden, die der Parteichefin vorgeworfen werden. Wenn Angela Merkel und Stefan Mappus auf ihren Parteifreund Jürgen Rüttgers gehört hätten, der immer vor Atomkraft als Wahlkampfthema gewarnt hatte, hätten sie mit der Verlängerung der AKW-Laufzeiten von vornherein bis nach der Wahl gewartet. Sie ignorierten Volkes Stimme. Bei der Verlängerung, wie später beim Atommoratorium. 7 AKW abzuschalten entsprang nicht beider Sinneswandel, sonst hätten sie die Laufzeitverlängerung insgesamt zur Disposition gestellt. Dies ist ein Moratorium und dieses Moratorium gilt für 3 Monate. Über das, was das für die einzelnen Kernkraftwerke bedeutet, sind wir mit den Betreibern im Gespräch. Damit kein Zweifel entsteht, die Lage nach dem Moratorium wird eine andere sein als die Lage vor dem Moratorium. Die verlängerte Betriebserlaubnis als einen Fehler einzugestehen, brachten weder Mappus noch Merkel über die Lippen. Nur Rainer Brüderle, der Wirtschaftsminister, hatte das Moratorium im vertraulichen Gespräch mit Wirtschaftsbossen als das bezeichnet, was längst vermutet wurde, ein Wahlkampfmanöver. Verlässlichkeit sieht anders aus. Dabei steht im Koalitionsvertrag zur Laufzeitverlängerung, die Vereinbarung muss für alle Beteiligten Planungssicherheit gewährleisten. Zitat Ende. Die einst bekennende Atombefürworterin heftet sich Mappus Schlappe heute nicht ans Revier. Aber sie lässt durchscheinen, wohin die Reise bei der Atomnutzung gehen könnte. Das Ereignis in Japan ist ein Ereignis, das uns beide beschäftigt hat. Wir haben dann deshalb auch beide engstens besprochen, wie wir auf diese Frage reagieren. Und wir haben das aus den Umfragen, 75% der CDU-Wähler oder 77 sind auch der Meinung, dass man eher die Kraftwerke schneller abschalten sollte und dass sie uns trotzdem die Stimme gegeben haben. Doch noch kämpft der Wirtschaftsflügel in der Partei gegen einen beschleunigten Ausstieg. Zur Aussetzung der Wehrpflicht. Sie war Guttenbergs erste, reichlich trotzige Antwort auf die Sparvorgaben von Finanzminister Wolfgang Schäuble. So wie er die beiden Unionsparteien davon überzeugte, gelang es Guttenberg binnen kürzester Zeit, auch die Kabinettschefin auf seine Seite zu ziehen. Weg war die bis dato eiserne Verfechterin der Wehrpflicht. Ich habe ihm schon bei dem Auftrag gesagt, es gibt keine Denkverbote. Die Modelle, die er jetzt ausgearbeitet haben, zeigen, dass es gute Gründe geben kann, auch neu zu denken. Ihr Versuch, sich noch hinter das Naturtalent Guttenberg zu stellen, als es nicht mehr zu halten war, fiel selten unglücklich aus. Ich habe eine Berufung bei Karl Theodor zu Guttenberg vorgenommen zum Verteidigungsminister. Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden oder einen Inhaber einer Doktorarbeit berufen, sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister. Die erfüllt er hervorragend und das ist das, was für mich zählt. Eine Solidaritätserklärung, die der analytischen Wissenschaftlerin Angela Merkel so unähnlich war, dass dahinter Absicht vermutet werden musste. Deutschlands Wissenschaftler jedenfalls hielt es weder in ihren Elfenbeintürmen noch Studierstuben. Sie protestierten mitten im Wahlkampf, schriftlich und auf den Straßen. Als der Bundestag schließlich vorige Woche die Aussetzung der Wehrpflicht beschloss, war bereits ein neuer Verteidigungsminister im Amt. Der Koalitionsvertrag sah übrigens die Aussetzung überhaupt nicht vor, sondern, Zitat, die Koalitionsparteien halten im Grundsatz an der allgemeinen Wehrpflicht fest. Stattdessen hatte sich die Koalition auf einfache, niedrige, gerechte Steuern verpflichtet. Die Abflachung des sogenannten Mittelstandsbauchs, die kalte Progression, die kaum etwas übrig lässt von kleinen Gehaltssteigerungen, sie sollte einem Stufentarif zum 01.01.2011 weichen. Sollte. Punkt 4. Die enge Abstimmung und das gemeinsame Handeln der westlichen Wertegemeinschaft waren und bleiben eines der Erfolgsrezepte deutscher Außenpolitik, sagt der Koalitionsvertrag. Deutschlands Enthaltung bei der Abstimmung über eine Flugverbotszone über Libyen passt wenig zu diesem Vorsatz. Der Erklärungsversuch der Kanzlerin eine Woche nach der UN-Resolution überzeugte nicht einmal in den eigenen Reihen. Deutschland wird sich, wie jeder weiß, nicht an militärischen Maßnahmen beteiligen. Unsere Enthaltung ist nicht mit Neutralität zu verwechseln. Der CDU-Außenexperte Ruprecht Polenz hatte wenige Stunden zuvor im Bundestag diplomatisch darauf verwiesen, was für ihn das Hauptproblem darstellt. Wir haben im Sicherheitsrat zugestimmt der Aussage, Gaddafi muss weg. Und dann haben wir als Maßnahme gesagt, wir sind bereit, Sanktionen mitzutragen. Da klafft natürlich eine operative Lücke. Denn Sanktionen wirken mittel- bis längerfristig, sie wirken in der Regel nicht sofort. Auch diese Abkehr von bislang ehernen Glaubenssätzen roch für die Kritiker zu sehr nach Wahlkampfmanöver, nicht nach politischer Überzeugung. Die verlorene Glaubwürdigkeit kostete Stimmen. Ohne Baden-Württemberg rückt ein Sieg bei der nächsten Bundestagswahl in weite Ferne. Die verlorene Glaubwürdigkeit, das war bei der Wahl gestern auch ein Problem für Stefan Mappus, denn auch er gilt als Befürworter der Atomkraft. Über ihn und Baden-Württemberg habe ich mit Hans-Georg Wehling gesprochen, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Wehling, unter Stefan Mappus hat die CDU ihre bitterste Niederlage erlitten. Wie wird es in der Partei jetzt weitergehen? Das hängt davon ab, ob Sie diesen Wahlausgang als Betriebsunfall ansehen. Es gab Fukushima und das wird es in 5 Jahren nicht wiedergeben. Das wäre eine Lagebeurteilung, die ich für falsch halte, sondern es ist ein langfristiger Trend, der sich hier zu Ungunsten der CDU ausgewirkt hat. Die Frage ist, ob Sie bereit sind, in der Lage sind, willens sind, Ihre Position insgesamt neu zu überdenken, auch nachzudenken über die Karrierewege innerhalb der Partei. Denn es ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, der von der Partei insgesamt akzeptiert wird. Die Umweltministerin Tanja Gönner gilt als eine treue Weggefährtin von Mappus. Ist das jetzt ihre Stunde? Sie ist eine treue Weggefährtin und das macht ihr es schwer, die Nachfolge anzutreten. Denn da kann man dann sagen, worin unterscheidet sie sich eigentlich von Mappus? Sie ist vielleicht ein Stück weit geschickter, schießt nicht so leicht aus der Hüfte wie er, aber für einen programmatischen Neubeginn steht sie eigentlich nicht. Von der CDU zur SPD. Die SPD feierte gestern in Baden-Württemberg den Abschied von Schwarz-Gelb. Dabei müsste sie ja eigentlich ihr eigenes Ergebnis betrauern. Es ist immerhin das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten im Ländle überhaupt. Wie lässt sich das erklären? Also der Wechsel, der war geeignet, die Niederlage der SPD eben vergessen zu machen. Das haben sie dann auch voll genutzt. Ich meine, die SPD ist in einer bemitleidenswerten Situation in Baden-Württemberg. Es gibt wenig ausgesprochene Arbeitermilieus. Die mittelständische Industrie in Baden-Württemberg ist sehr stark geprägt durch Pendler. Und diese Pendler kommen aus ihren Dörfern. Sie definieren sich in ihrer sozialen Position vom Dorf her und nicht als Proletarier. Und von daher hat es die SPD schwer, sich in diesem Lande zu positionieren, zu sagen, wofür sie eigentlich steht. Besonders deutlich ist das geworden am Konflikt um Stuttgart 21. Da war die SPD gleichzeitig dafür und dagegen. Das ist keine klare Position, schon gar nicht eine klare soziale Verankerung. Und das macht der SPD zu schaffen. Ein Patentrezept, wie sie aus dieser Situation herauskommen soll, habe ich nicht. Auch in Rheinland-Pfalz hat die SPD fast 10% verloren. Ist es vielleicht Zeit, dass sich die Sozialdemokraten von der Volkspartei verabschieden? Das könnte man bösartig sagen. Aber ich meine, Rheinland-Pfalz ist der Struktur nach kein SPD-Land. Das war ein Glücksfall für die SPD, dass die CDU derart stark zerstritten war mit Bernhard Vogel, mit Wilhelm und wen es da alle gab. Das hat die SPD nutzen können und sie hat einen Ministerpräsidenten präsentieren können, der so ein bisschen auch der Helmut Kohl der SPD ist in Rheinland-Pfalz. Lassen Sie uns noch auf die Grünen sehen. Die könnten jetzt in Baden-Württemberg zum ersten Mal Regierungsverantwortung auf Landesebene übernehmen. Wird der Partei das bekommen? Ich denke schon. Also die Grünen wachsen in das politische System rein. Sie haben in der parlamentarischen Arbeit dazugelernt. Sie sind auch sozial stark verankert, auch in den Milieus, die traditionell also der CDU zugehörig sind. Denken Sie an die katholischen Landgebiete in Oberschwaben oder in Südbaden im Schwarzwald. Dort sind die Grünen oft die Söhne und Töchter von CDU-Funktionsträgern. Gibt es denn überhaupt genügend Personal, um die ganzen Ämter zu besetzen, die jetzt frei werden in Baden-Württemberg? Das wird sehr schwierig sein. Also es gibt ja schon so in der Presse Ministerlisten. Da kann man ein bisschen den Kopf schütteln, wenn man die Leute sieht. Die Schwierigkeiten gehen los bereits in der Fraktion. Sie haben einen Haufen von Neulingen, auch etliche Fundis. Und die sehen im Parlament wahrscheinlich die Fortsetzung ihres Ortsvereins in Freiburg oder Tübingen mit anderen Mitteln. Und denen klarzumachen, dass es jetzt gilt, Regierungspolitik zu unterstützen, den Ministerpräsidenten und seine Regierung zu unterstützen, das wird schwierig sein. Die schwierigste Aufgabe neben dem Problem Stuttgart 21 wird für einen Ministerpräsidenten Kretschmann sein, diesen Haufen zu disziplinieren, den dazu zu bringen, dass er eben anders denkt und handelt, als er es von zu Hause gewöhnt ist. Auffällig war, dass bei beiden Landtagswahlen gestern die Wahlbeteiligung außergewöhnlich hoch war. Die Menschen wollten offenbar mitreden. Ja, es ging um was? Es ging um eine grundlegende Entscheidung und da fühlt man sich motiviert hinzugehen. Herr Wehling, ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Auf Wiederhören nach Baden-Baden. Ja, Wiederhören. Und damit geht dieser Hintergrund zu Ende. Gedanken zu den Wahlen aber haben sich auch meine Kollegen gemacht. Nach den Nachrichten ab 19.05 Uhr hören Sie Kommentare von Stefan Detjen und Christoph Heinemann. Am Mikrofon bis hierher war Christiane Wirz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war der Hintergrund. Heute Mappschiedsparty zum Ende von Schwarz-Gelb in Baden-Württemberg. Redaktion Katrin Stövesand.